Deutschlandfunk. Kommentar. Die Geheimdienste des Bundes sollen künftig auch Staatstrojaner einsetzen dürfen, um die Kommunikation in Messenger-Diensten auszuspähen. Das Bundeskabinett billigte eine lange umstrittene Reform. Die Mittel der Quellentelekommunikationsüberwachung sollen künftig auch dem Verfassungsschutz, dem Bundesnachrichtendienst und dem militärischen Abschirmdienst zur Verfügung stehen. Johannes Kuhn kommentiert. Mit Fortschreiten der Digitalisierung sinkt die Hemmschwelle. Wer sich erinnert, bis 2017 war der Einsatz eines Staatstrojaners nur dem Bundeskriminalamt gestattet und auch nur zur Terrorabwehr. Denn heimlich von staatlicher Seite Spähsoftware auf Computern und Smartphones zu installieren, galt als gewaltiger Grundrechtseingriff. Inzwischen dürfen auch Polizei und Zoll das Instrument nutzen, sofern es ein Richter erlaubt. Und nun will die Bundesregierung auch dem Verfassungsschutz, dem Bundesnachrichtendienst und dem militärischen Abschirmdienst die Lizenz zum Hacken erteilen. Die Hemmschwelle für Einsätze sinkt und sinkt. Die praktischen Argumente dafür liegen auf der Hand. Wie alle anderen kommunizieren auch Gefährder und Extremisten inzwischen verschlüsselt. Selbst der Allerweltsdienst WhatsApp versiegelt die Botschaften auf dem Weg von Nutzer zu Nutzer. Das heißt, liegt nicht irgendwo eine Kopie der Chats oder Audiobotschaften in der Cloud, können Ermittler und Agenten nur direkt auf dem Gerät nachverfolgen, was geschrieben und gesprochen wird. Wenn es um die unmittelbare Gefahrenabwehr geht, muss ohnehin in Echtzeit mitgehört werden. An der Quelle also. Daher der Name Quellentelekommunikationsüberwachung, kurz Quellen-TKÜ. Die SPD hat der Quellen-TKÜ zugestimmt. Zugleich aber hat sie den Wunsch von Union und Bundesinnenminister abgelehnt, den Geheimdiensten auch die Möglichkeit zur Online-Durchsuchung zu geben. Also die Möglichkeit, mittels Staatstrojaner komplette Festplatten zu durchsuchen. Ein kluger Kompromiss also? Nein, sondern ein problematischer. Da ist erstens die Geheimdienstkontrolle. Die zahme G10-Kommission aus Juristen und Ex-Politikern, die geheimdienstlichen Abhörmaßnahmen zustimmen muss, soll zwar nun zusätzliches Personal zur technischen Beratung erhalten. Doch das ist nur ein Teil der Professionalisierung, die das Bundesverfassungsgericht im Mai in seiner Entscheidung zur Auslandsüberwachung gefordert hat. Insgesamt ist die Geheimdienstkontrolle weiterhin ein Flickenteppich aus unterschiedlichen Gremien. Eine Ausweitung der Überwachungsmöglichkeiten aber macht eine zentrale, robuste Kontrollinstanz eigentlich unumgänglich. Andere Staaten sind da weiter. Dann wäre da zweitens die technische Frage. Denn ob sich bei staatlicher Überwachung durch Spähsoftware wirklich so gut trennen lässt, ob nur Kommunikation gesammelt wird oder doch noch andere Inhalte, ist unter Experten umstritten. Und gerade bei Geheimdiensten ist schwer zu kontrollieren, ob diese Grenze eingehalten wird. Auch hier bedarf es strenger Aufsicht und technischer Nachweispflichten. Und dann wäre drittens der Zeitpunkt. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet in absehbarer Zeit darüber, ob der polizeiliche Einsatz von Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung überhaupt verfassungsgemäß ist. Die Entscheidung kann auch Folgen für die Ausweitung der Quellentelekommunikationsüberwachung auf Geheimdienste haben. Doch die Große Koalition wollte nicht warten. Auch das ist problematisch.